Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch. Wir surfen, chatten, mailen, betreiben Online-Banking, Online-Shopping. Wir holen uns Film und Musik aus dem Netz, Fahrpläne, Reisetickets, Lebenspartner, Partnerinnen. Wir stellen unsererseits noch intimste Daten, Fotos, Videos ins Netz. Das alles ist praktisch, sehr bequem, kann auch richtig Spaß machen, ist aber auch nicht ganz ungefährlich. Google und die Verlockung des Web 2.0. Wie steht es um unsere Sicherheit im Netz, um die Sicherheit der eigenen Kreditkarte, um die Sicherheit der eigenen Identität, wenn man sich in die Chaträume des Portal, also des Web 2.0 begibt. Das ist unser Thema heute aus Anlass der Computermesse CeBIT in Hannover. Noch bis 11 Uhr sind die Fachjournalisten Jörg Schieb und Gerald Reischel für Sie da. Sie können Ihre Fragen stellen unter 0800 22 54 22 54. Unsere E-Mail-Adresse gespräch@dradio.de. Das Radiofeuilleton am Samstag im Gespräch mit Jürgen König. Einen guten Tag wünsche ich. Über die Großmacht Google haben wir ausführlich gesprochen. Welche Alternativen es gibt zu Google, wurde vorhin gefragt und darum soll es jetzt gehen. Ich begrüße Wolfgang Sander-Beuermann am Telefon. Er ist Leiter des Suchmaschinenlabors an der Leibniz-Universität Hannover, hat 2004 den gemeinnützigen Verein Suma e.V. zur Förderung der Suchmaschinentechnologie und des freien Wissenszugangs gegründet und hat zusammen mit anderen die Suchmaschine MetaGer entwickelt. Guten Tag, Herr Sander-Beuermann. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Sie kritisieren schon lange das Wissensmonopol, das Google innehat und das den freien Zugang zum digitalen Weltwissen einschränkt. Ihrer Meinung nach, wie funktioniert Ihre Suchmaschine MetaGer? MetaGer, wie der Name sagt, setzt sich zusammen aus etlichen anderen Suchmaschinen, kleineren Suchmaschinen oder auch größeren Suchmaschinen, eine Metasuche. Das heißt, sie benutzt andere Suchmaschinen, um die Ergebnisse zusammenzufassen, anders zusammenzufassen und darzustellen. Und von diesen, Datenquellen, die MetaGer benutzt, betreiben wir natürlich auch etliche selber, die bei uns im Rechenzentrum in der Uni Hannover stehen oder vom Suma e.V. betrieben werden oder von anderen betrieben werden. Inwiefern schränkt das nun den Zugang zum digitalen Weltwissen nicht ein? Inwiefern sind Sie neutral? Wir sind neutraler durch die Vielfalt. Wir haben sehr viele verschiedene Datenquellen, die unterschiedliche Ergebnisse liefern, die man auch nach verschiedenen Kriterien, die man selber steuern kann, die man anklicken kann, beeinflussen kann, wie die Ergebnisreihenfolge dargestellt wird. Das Entscheidende bei Google sind doch die ersten 10 Treffer. Das kam ja vorhin in der Sendung auch schon immer wieder. Diese ersten 10 Treffer, das sind bei Google spiegelt sich darin die gesamte Bewertung, wie gut, wie schlecht ist eine Webseite. Das ist darin ausgedrückt. Darin steckt ja ein ganzes Weltbild. Und dieses vorgegebene Weltbild, diese Google-Sicht auf die Dinge, die versuchen wir halt zu durchbrechen mit anderen Möglichkeiten. Unser Weltbild oder unsere Gesellschaft lebt vom Pluralismus, davon, dass wir verschiedene Sichtweisen auf selbst auf die gleichen Dinge haben können und haben sollten, haben müssen. Darum ist mein Ich oder mein Wir, dass diese vorgegebene Sicht, die in den ersten 10 Treffern von Google sich immer wieder spiegelt, dass die Einseitigkeit fördert. Speichern Sie die Daten von Nutzern? Überhaupt nicht, nein. Wir anonymisieren die Daten schon während der Suche. Bei uns existiert die IP-Adresse nur für die Zeit der Suche. Die vorhin zitierte iXQuick speicherte ja immerhin noch für ein paar Tage die IP-Adresse. Wir speichern überhaupt nicht, gar nicht. Nun ist MetaGer relativ langsam. Ist das nicht ein entscheidender Nachteil dafür, dass Meta-Suchmaschinen sich nie richtig durchsetzen können, der Grund? Glaube ich eigentlich nicht. Also langsam, da gebe ich mal zu, wir haben momentan ein kleines technisches Problem. Das werden wir lösen. Aber üblicherweise sind die Antwortzeiten im Bereich einer Sekunde. Und ob die Antwortzeit nur 0,1 Sekunde oder eine Sekunde ist, spielt eigentlich keine Rolle. Den Unterschied merkt man nicht. Aber Sie wollen nicht ernsthaft gegen Google antreten? Das kann, glaube ich, momentan niemand, nein. Aber wir wollen mit dafür sorgen, ein Mosaiksteinchen setzen, dass die Vielfalt erhalten bleibt und es nicht nur noch eine Weltsicht und eine sowas wie eine Zeitung auf der Welt gibt, nur noch einen einzigen Informationsvermittler. Dagegen wollen wir schon was mit tun. Und ein Problembewusstsein schaffen. Und natürlich das Problembewusstsein dafür schaffen, was heutzutage wenig vorhanden ist, weil jeder benutzt Google, weil es einfach da ist, ist vorinstalliert und die Browser haben das als Standard. Und da nimmt man es halt, weil es einfach ist. Und die wenigsten machen sich überhaupt Gedanken darüber, was alles dahinter ist. Vielen Dank. Wolfgang Sander-Beuermann war das Leiter des Suchmaschinenlabors an der Leibniz-Universität Hannover, Miterfinder der Suchmaschine MetaGer. Herr Schieb, Herr Reischel, benutzen Sie MetaGer? Ich kenne es natürlich, ich benutze es auch ab und zu. Es ist, also Antwortzeiten von einer Sekunde wären schön, die gibt es aber wirklich selten. Das dauert in der Regel dann doch ein bisschen länger. Und man muss natürlich auch sagen, MetaGear kommt so ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Das heißt also, je nachdem, was ich suche, und da kann man sowieso nur jedem zu raten, auch ein bisschen danach zu gucken, wonach suche ich eigentlich, in welchem Umfeld suche ich, dann auch zu wählen, welche Suchmaschine denn jetzt die richtige ist. Denn natürlich ist Google oder Yahoo oder MSN Search oder Live Search nicht immer die optimale. Wenn ich also schon konkretes Umfeld habe, kann eine andere Suchmaschine viel besser sein. Und wenn ich jetzt was zu wissenschaftlichen Themen zum Beispiel suche, ist MetaGear auf alle Fälle die bessere Suchmaschine, ganz klar. Das Prinzip der Suchmaschinen scheint immer gleich zu sein. Man gibt einen Suchbegriff ein, bekommt ein Ergebnis und dann klickt man die Links an. Gibt es auch andere Verfahren? Also ja. Oder sind die in Arbeit? Ja, sagen wir mal so, es ist ja nicht ganz einfach, ganz grundsätzlich muss man ja sowieso sagen, dass Suchmaschinen einen ja nicht immer richtig verstehen oder nicht immer richtig verstehen können. Wenn jemand jetzt hingeht und eine Suchmaschine benutzt, egal welche, und Leopard eingibt, dann ist die Frage, was ist denn gemeint? Das Tier, das Betriebssystem von Apple, das auch Leopard heißt, oder ist der Panzer Leopard gemeint? Das kann eine Suchmaschine, egal welche, egal wie schlau sie ist, egal wer dahinter steckt, nicht wissen, wenn nicht weitere Daten eingegeben werden. Das heißt also, der Suchende muss auch ein bisschen konkretisieren, wonach er sucht. Auch das ist eine Sache, die der Benutzer einfach erlernen muss. Und von daher sind alle Suchmaschinenbetreiber natürlich dabei, auch nach neuen Möglichkeiten zu forschen, um Suchergebnisse zu verbessern, indem die User was bewerten können, zum Beispiel, oder indem klassifiziert wird, etc. etc. Aber einen komplett anderen Mechanismus kenne ich keinen. Ursula Böhn hat uns angerufen, Ursula Böhn aus Berlin. Guten Tag, Frau Böhn. Ja, guten Tag. Sie haben das Wort. Ja, ich habe eine Frage, und zwar benutze ich Picasa, das ist das Fotoprogramm von Google. Und ich habe auch Internetalben angelegt, und jetzt habe ich gehört, dass Google auch diese Fotos durchforstet und davon Fotos verkauft. Ist da was dran? Naja, Google kann nicht so einfach hergehen und ihre Fotos verkaufen. Sie haben immerhin noch das Recht, das Urheberrecht. Also das, glaube ich, ist eher eine mehr. Wenn Sie ein Foto verkaufen, das Sie gemacht haben, müsste Google bei Ihnen nachfragen. Wenn Ihnen so etwas auffällt, dass ein Foto von Ihnen frei irgendwo verfügbar ist oder verkauft wurde, dann bitte sagen Sie mir, weil damit ist der Beweis erbracht, dass Google doch etwas mit den Userdaten macht. Nee, also mir selbst ist es nicht passiert. Ich habe das nur gehört und dachte, na, wie sicher ist das denn, die Fotos da? Ja, also ich bin auch zum Beispiel ein Online-Fotoportal-Nutzer, zum Beispiel, ich bin ein Flickr-Nutzer, und ich habe auch keine Bedenken, wenn ich dort meine Fotos online stelle. Vielen Dank, Frau Böhn, für Ihren Anruf. Aus Hamburg hat uns Andreas Bade erreicht. Herr Bade. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar bezieht sich das, also ich habe eigentlich zwei Fragen, mir ist noch eine eingefallen, aber eine bezieht sich erstmal auf diese Wirtschaftskrise, die ja im Moment so en vogue ist, würde ich mal sagen. Und diese Server, die kosten ja jede Menge Geld. Und ich habe jetzt zum Beispiel Freunde von mir, die haben bei Hotmail eine Adresse, da hat plötzlich was nicht geklappt. Und ich selber habe bei Boxstream so ein, das ist so ein Clouding, wo man also auch Dateien hochladen kann, kommen da oft ganz schlecht nur ran und so. Ja, wie ist das eigentlich, wenn da mal jetzt eine Firma pleite macht, dann ist doch das alles weg, ne? Sie meinen, die Serverdaten gehen dann verloren? Ja. Na, ich glaube nicht, dass die Serverdaten verloren gehen. Ich glaube, dass diese Firma sicherlich gerne gekauft wird, weil sich ja durch den Kauf der Firma die Firma auch die User-Daten erkauft, und sie haben ja dort sicherlich gewisse Daten und ein Profil eingegeben, wer sie sind, wo sie wohnen und so weiter und so fort. Also der eine mehr, der andere weniger, und das ist schon ein Geld wert. Was passiert eigentlich, wenn Google mal verkauft werden sollte? Kann sich keiner leisten, glaube ich. Das, glaube ich, kann sich keiner. Aber Lycos wurde zum Beispiel vor kurzem abgewickelt. Ne? Also Lycos war ja auch kein kleines Portal, auch kein kleiner Anbieter von Webadressen und oder E-Mail-Postfächern, und wurde auch jetzt integriert woanders bei Strato, glaube ich. Das heißt, das kann man ja hier wunderbar sehen, genau was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Niemand wird einen großen Pool an Adressen, an Usern, die regelmäßig und treu kommen, einfach so in den Orkus verschwinden lassen, weil eine Firma hops geht. Also das ist vollkommen undenkbar. Vielen Dank, Herr Bade, für Ihren Anruf. Wir haben wieder eine Wunschmusik für Gerald Reischl. Er hat sich Norah Jones gewünscht. Don't know why. Don't know why I didn't come. Sie weiß nicht warum, don't know why. Nora Jones, eine Wunschmusik für Gerald Reischel. Er ist zusammen mit seinem Fachkollegen Jörg Schieb im Studio Deutschlandradio Kultur, Radiofeuilleton im Gespräch. Zwei E-Mails haben wir bekommen. Andreas Hüttner möchte gerne wissen, ob die Benutzung des Google Desktops bedenklich sei. Fragt weiter, werden Daten von meinem Rechner an Google übertragen oder sucht das Programm nur innerhalb meines Computers nach Dateien? Und Hans Gruber fragt nach dem Firefox Add-on Track Me Not. Herr Schieb, können Sie mir das sagen? Ist die Benutzung von Google Desktop bedenklich? Also ein Satz vielleicht, was Google Desktop macht. Google Desktop ist quasi eine Suchmaschine für meine eigene Festplatte. Das heißt, ich kann dann sehr komfortabel auf meiner Festplatte suchen, indem ich Stichwörter eingebe und das Programm sagt mir, in welchen Dateien das enthalten ist. Das ist, wenn ich das auf meine Festplatte beschränke, natürlich vollkommen unbedenklich, aber Google Desktop bietet auch die Möglichkeit an, das, was auf verschiedenen Computern gespeichert ist, wenn ich mehrere Rechner benutze, zusammenzuführen, und auch das kann komfortabel sein, aber dann werden diese Daten zu einem Server übertragen und dann muss ich entscheiden, ob ich das möchte oder nicht, und ich kann das auch entscheiden, denn das kann man ein- oder abschalten. Bedenklich würde ich jetzt nicht so werten wollen, aber man muss wissen, es wird auf einem Server dann gespeichert, wenn ich diese Option nutze. Herr Reischel, was halten Sie von dem Firefox Add-on Track Me Not? Vielleicht sagen Sie uns ich kenne das Add-on nicht, aber möchte anmerken, dass ja Firefox ein Produkt, der Browser, Firefox ein Produkt der Mozilla Foundation ist, und die Mozilla Foundation wird von Google gesponsert. Gut, belassen wir es dabei. Ich würde jetzt ja gerne mal auf Kreditkartenzahlung kommen, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass das einfach viele interessiert. Man kauft, man bucht alles Mögliche, Mietwagen, Flugreisen, man ersteigert bei eBay oder sonst was, und immer mal wieder zahlt man dann auch per Lastschrift oder eben auch per Kreditkarte, und da wird dann eben immer eine besonders sicher oder als sicher angepriesene Verschlüsselungstechnik angepriesen. Wie verlässlich ist dergleichen? Wie bedenklich oder bedenkenlos sollte man sein im Umgang mit der Kreditkarte? Bedenkenlos sollte man natürlich gar nicht sein. Also ich habe keine Bedenken, wenn ich mir auf Amazon oder auf irgendeinem anderen Portal, das halt wirklich bekannt ist für seine Datenschutzrichtlinien, dort einzukaufen. Aufpassen würde ich auf Portalen, die ich nicht kenne, die neu sind, wo im Prinzip vielleicht ein Impressum fehlt, wo kein gutes AGB vorhanden ist und wo es keine Datenschutzbestimmung gibt. Also ich würde vor Panik mache bei Kreditkartenzahlungen im Internet, das ist nicht meines. Also ich rate jedem dazu, das Internet und online zu shoppen, ist ja wirklich nichts praktischer als das. 19,3 Milliarden Euro haben wir Deutsche im letzten Jahr im Internet ausgegeben. Immerhin 4 Millionen Deutsche wurden schon Opfer von Internetkriminellen, wurden also finanziell geschädigt. Also ganz zu vernachlässigen ist das Problem auf keinen Fall. Wobei man aber sagen muss, die letzten Fälle, von wo also wirklich große Stückzahlen von Kreditkartendaten rumgegangen sind, ist nicht aufgetaucht dadurch, dass irgendein Portalbetreiber oder Shopbetreiber einen unsicheren Server gehabt hätte oder gar die Daten rausgegeben hätte, sondern da haben Mitarbeiter in Banken, in Finanzzentren und so weiter einfach die Daten kopiert und dann weiterverkauft. Das heißt also, da wo wir glauben, dass sie sicher sind, nämlich bei den Banken, sind sie gar nicht so sicher, und da muss man ansetzen. Das heißt also, es ist gar nicht so sehr in dem Fall die Frage gewesen, wo ich einkaufe. Eventuell habe ich sogar nur in der realen Welt eingekauft und trotzdem sind die Daten verloren gegangen. Also da muss man ganz klar sagen, da ist das Internet in dem Sinne nicht schuld. Man muss natürlich aufpassen. Ich würde nicht bei einer russischen Seite einen Fernseher bestellen zum Beispiel. Das ist ganz klar. Ne? Aber bei deutschen, europäischen Webseiten, vor allem bei denen, die man kennt, kann man sich so sicher fühlen, wie man sich nur sicher fühlen kann. Und man muss auch ganz wichtig erwähnen, dass man ja als Kreditkartenbenutzer oder Besitzer das Recht hat, Belastungen zu widersprechen. Und bei online getätigten Einkäufen ist eine Beweisumkehr. Da müsste nämlich dann der Kreditkartenbetreiber nachweisen, dass ich den Beleg unterschrieben habe, was ich ja nicht haben kann, wenn ich das nicht selber gewesen bin. Das heißt, da habe ich maximal den Schaden, dass es erst abgebucht wird und dann wieder gutgeschrieben. Aber da ist es ganz eindeutig so, dass ich den Schaden letztendlich nicht habe. Das heißt, es reicht, wenn man seine Kreditkartenabrechnung regelmäßig kontrolliert und guckt, was ist da passiert. Sollte man auch auf jeden Fall machen. Ja, und diese Kreditkartenbetrügereien gab es ja auch schon früher. Richtig. Es musste nur der Durchschlag im Prinzip aufgehoben werden. Das ist ja oft passiert. Aber wenn ich die Abrechnung kontrolliere, kann man da wirklich nichts passieren. Ja. Wobei aber natürlich, weil Sie Russland angesprochen haben, es gibt einige russische Webseiten, wo man gültige Kreditkartennummern kaufen kann. Man braucht im Web nur gewisse Stichworte eingeben. Also nehmen wir Google, die Google-Suchmaschine her. Ich sage jetzt nicht welche. Und ich bekomme sofort eine Webseite geliefert, wo ich um $10, $15 gültige Kreditkartennummern mit dem CCV, also diesem Sicherheit, der dreistelligen Sicherheitscode, kaufen kann. Mhm. 0800 22 54 22 54 oder auch per E-Mail gespräch@dradio.de, wenn Sie Fragen haben an Jörg Schieb oder Gerald Reischel. Google und die Verlockung des Web 2.0, wie steht es um die Sicherheit im Netz, unser Thema. Beim Online-Banking macht inzwischen das Wort vom Identitätsdiebstahl die Rede. Da werden Trojaner, also bösartige Programme, als harmlose Software getarnt. Beim Online-Banking, mit diesen Trojanern werden die nötigen PIN- und TAN-Nummern ausgespäht. Dann setzt sich, wenn ich das so richtig wiedergeben kann, ein Programm zwischen den Kunden und die Bank und täuscht ja beiden Seiten im Grunde genommen eine unmittelbare Kommunikation vor. Das heißt, während ich auf meinem Bildschirm lese, dass ich gerade an meine Bank überweise, geht das Geld tatsächlich auf irgendein Konto, wo auch immer. Von Milliarden Umsätzen, von Milliarden Schäden ist die Rede. Was ist von diesem Problem zu halten? Wie gravierend ist das? Na, es ist natürlich gravierend, weil natürlich viele Internetnutzer auch unbedarft an die Sache herangehen. Es gibt ja das, die Phishing-Problematik. Man bekommt ein E-Mail, das vorgibt, von der Bank zu sein. Dann ruft man eine Webadresse auf. Die Webseite schaut aus wie die Webseite der Bank, nur steht in der Adresszeile oben vielleicht ganz etwas anderes, was viele nicht beachten. Und dort loggt man sich dann ein mit dem Passwort, mit dem Kennwort, tätigt eine Überweisung und plötzlich hat man der Verbrecherbande, die Online-Attacke gestartet hat, Daten in die Hand geliefert. Aber das kann eben nicht passieren, wenn ich eben solche Mails, die vorgeben, von der Bank zu sein, oder ganz populär auch PayPal, das Online-Internet-Zahlungsservice, dass ich die einfach lösche, weil diese Firmen kontaktieren mich nicht. Ja, also ich würde, also wenn ich mein Online-Banking-Geschäft mache, dann rufe ich die Webseite auf, die in meinem Computer gespeichert ist. Ich habe ein Lesezeichen und ich gehe nur über mein eigenes Lesezeichen in die Online-Bank hinein und dann kann mir einfach nichts passieren. Herr Schieb, Sie nicken auch zu. Ja, das ist vollkommen korrekt. Da wird oft einfach die Leichtgläubigkeit von Menschen ausgenutzt, wobei man sagen muss, viele von diesen Phishing-Mails sind auch gut gemacht. Bei Banken reagiere ich genauso, wie Sie sagen, aber bei einer PayPal-Nachricht, da bin auch ich manchmal versucht, nochmal genau zu lesen, was ist denn das jetzt? Da muss man schon aufpassen, das ist gar keine Frage. Aber ganz wichtig ist in der Tat, dann nicht zu klicken auf den Link in der E-Mail, sondern in der Tat entweder die Adresse nochmal manuell einzugeben oder eben Lesezeichen zu verwenden. Und zum Glück sind die modernen Browser, und da auch ein Appell an alle Hörer, die Browser regelmäßig zu aktualisieren, mittlerweile ja auch darauf vorbereitet. Sie analysieren die Webseiten, die man aufruft, und Phishing-Seiten werden zum Glück mittlerweile relativ schnell bekannt und dann warnen die mich, da stimmt was nicht oder die Adresse, die hier vorgegeben wird, ist nicht identisch mit der, die letztlich aufgerufen wird, sodass man Warnhinweise bekommt. Und wenn man all das macht, und das ist jetzt wirklich nicht kompliziert, dann geht man so wirklich auf Richtung nahezu 100% sicher zu, weil man einfach dann kaum noch in eine Falle laufen kann. Aber man muss es machen. Das Problem ist, viele Leute machen es eben nicht. Eine hinreichend große Zahl von Menschen macht es nicht, und deswegen lohnt sich dieser Betrug immer noch, weil es reichen ja ein paar hundert pro Tag, die darauf reinfallen, um da ein gutes Geschäft zu machen. Weil das Wort Attacke vorhin fiel von Herrn Reischel. Auf der CeBIT wurde geklagt, Virenscanner, Spamfilter, Firewalls und andere Schutzmechanismen würden noch immer zu selten oder nicht in ausreichendem Umgang eingesetzt, und überdies sei die Zahl der Viren inzwischen so hoch, dass die Hersteller von Bekämpfungsprogrammen nicht mehr hinterherkämen. Wie verlässlich sind die handelsüblichen Antivirenprogramme, Firewalls und ähnliches? Also bei Virenschutzprogrammen, wo ich eben sage, die sollte wirklich jeder benutzen, muss man sagen, natürlich hinken die immer hinterher, weil sie müssen immer reagieren, das ist ganz klar, wobei auch da Mechanismen entwickelt werden, die nicht auf konkrete einzelne Signaturen, das heißt erkennbare Muster von bestimmten Dateien reagieren, sondern auf auffälliges Verhalten sozusagen. Mhm. Da machen die großen Antivirenprogrammhersteller eigentlich einen ziemlich guten Job. Bei Firewalls ist es ein bisschen problematischer, finde ich, weil Firewalls grundsätzlich eine sehr komplizierte Technologie sind, und nur wer sie richtig bedienen kann, kann auch sicher sein, dass sie ihren Zweck erfüllen. Und da ist das große Problem. Ein normaler Computerbenutzer kann gar nicht entscheiden, welcher Port, das sind dann ja so Fachbegriffe, da auf- oder zugemacht werden soll. Und dann dann erlebe ich immer wieder, dass Leute sagen, komisch, wie konnte das passieren? Ich habe doch eine Firewall. Das heißt also, weil sie eine Firewall installiert haben, fühlen sie sich sicher und glauben, sie müssten nichts mehr tun. Und das ist eben falsch. Das stimmt eben nicht. Das heißt, eine Firewall kann im schlimmsten Fall sogar kontraproduktiv sein. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es kann so sein. Deswegen würde ich eher sagen, normalsterblicher Computerbenutzer, Virenschutz auf alle Fälle benutzen, ja, den kann man auch gut handhaben. Eine Firewall ist okay, aber bitte nicht das Gefühl haben, dass man damit auch 100% sicher ist. Also ich mache das und damit bin ich alle Sorgen los. Das wäre so, als würde ich sagen, wow, ich habe ein Airbag, dann kann ich auch mit 200 fahren ne, und mir kann nichts passieren. Das stimmt einfach nicht. Herr Reischl? Ich will eigentlich da gar nicht viel dazu ergänzen, sondern einfach so sagen, jeder, der im Internet sich ins Internet begibt, braucht einen Virenschutz. Punkt um. Firewall, sehen Sie die auch so? Die Firewall sehe ich nicht unbedingt. Das Problem ist, dass einige Firewalls, die am Markt sind, halt für den Otto-Normalverbraucher nicht immer ganz durchsichtig und verständlich zu programmieren sind. Also ich würde mal sagen, das Erste und das Wichtigste ist auf jeden Fall der Virenschutz. Sind wir uns einig. Ja. Genau. Wir haben jetzt Höreranrufe, die fragen, wie wehre ich mich gegen Veröffentlichungen im Netz von Fotos und Bankdaten? Und für diese Anrufe bin ich sehr dankbar, denn genau auf dieses Thema wollten wir nach den Kulturnachrichten ohnehin zu sprechen kommen. Wenn Sie auch etwas dazu fragen oder sagen möchten, 0800 22 54 22 54 oder per E-Mail gespräch@dradio.de. Zunächst aber die Kulturnachrichten mit Olaf Ölstrom. Deutschlandradio Kultur im Gespräch. Noch bis 11 Uhr im Gespräch die Journalisten Jörg Schieb und Gerald Reischl, die ihre Fragen beantworten können. Die Verlockung des Web 2.0 sollen uns jetzt in besonderem Maße interessieren. Also all die Möglichkeiten in Internetforen wie Facebook oder MySpace oder StudiVZ oder SchülerVZ und so weiter miteinander zu kommunizieren. Fast hätte ich gesagt zu reden, denn es ist ja eine Art von Gespräch, was da stattfindet. Auch Cybermobbing, dieses Stichwort gehört in diesen Bereich. Enttäuschte Partner wischen der oder dem Ex ja gerne einen aus, indem sie ihn im Netz mobben, indem sie Verleumdung oder belastende Fotos oder was auch immer ins Netz stellen. Das ist insofern bedenklich, da ja doch viele Personalchefs gerne mal bei Google einen Bewerber googeln, bevor der dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Und da können dann manche eingestellte Partyfotos durchaus hinderlich sein. Alexander Bauerschild hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Bauerschild. Guten Tag. Ihre Frage. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe vor einiger Zeit in Brasilien einen Prozess gehabt, den ich gewonnen habe. Und habe dort eine Veröffentlichung nicht unterbinden können von Brasilblog. Und diese Brasilblog haben, obwohl ich den Prozess gewonnen habe, weiterhin meine Daten im Netz mit vollem Namen, mit Ortsangabe, mit meinen Bankdaten und mit einem Foto, das gegen meinen Willen entstanden ist. Wie kann ich mich dagegen wehren? Wiederum sehe ich in, sagen wir mal, nachdenkende Gesichter. Wer möchte zuerst? Herr Reischl, Herr Schieb? Das ist eine gute Frage. Ich würde wahrscheinlich raten, zu meinem Anwalt zu gehen. Hat er anscheinend schon gemacht. Ja. Waren Sie schon beim Anwalt, Herr Bauerschild? Ja, ich hab versucht, über eine 1-2-Verfügung etwas zu erreichen und wurde darauf hingewiesen, das wäre brasilianisches Presserecht und dagegen könnte ich nichts machen. Ja, das ist genau die Problematik an dieser Geschichte, dass halt das Internetrecht ja sehr verschieden ausgelegt und interpretiert wird. Und ich würde dann wahrscheinlich den Herrn Hoppe anrufen und sagen, bitte könnten Sie versuchen, diesen Eintrag löschen zu lassen. Wie kann ich den erreichen? Sie können einfach zuhören, Herr Bauerschild. Wir sind nämlich gleich mit Herrn Hoppe verabredet. Er hört uns jetzt schon zu. Und in diesem Gespräch sagen wir auch, wie er zu erreichen ist über die, oder ich kann Ihnen auch die Adresse jetzt schon sagen, auskunft@datenwachschutz.de. Datenwachschutz.de. Herzlichen Dank. Herr Hoppe hat diesen Datenwachschutz begründet und er ist sozusagen professioneller Datenlöscher, ist also eigentlich genau der richtige Mann für Sie. Gut, dann höre ich weiter zu und werde mal sehen, was Herr Hoppe vielleicht auch zu meinem Fall sagt. Genau, oder Herr Hoppe hat uns ja jetzt schon zugehört. Guten Tag, Herr Hoppe. Guten Tag. Da sind Sie schon. Werden Sie Herrn Bauerschild helfen können? Wird schwierig. Also man kann zumindest den Suchmaschinen das vorschreiben. Also bei Google kann man es diesen Eintrag rauslöschen. Ob es im Original geht, also auf der brasilianischen Seite, halte ich für schwierig. Gerade, wie gesagt, weil da die Gesetze auch natürlich sehr unterschiedlich sind. Also wenn die sagen, die dürfen es einfach einstellen, ja, dann können wir aus Deutschland oder wo auch immer erstmal nichts dagegen machen. Aber wir können halt eben Google vorschreiben, dass die es erstmal nicht erstmal auflisten. Denn Google bietet dann eine Option an, wenn Kontonummern oder Unterschriften gezeigt werden auf Webseiten, dass die dann dieser Eintrag gesperrt wird. Mhm. Herr Bauerschelt, sind Sie noch da? Ja, es würde mir ja schon reichen, wenn die deutsche Seite gesperrt würde. Also die deutsche Google-Seite. Ja, Herr Hoppe, können Sie dazu auch noch was sagen? Ja, das kann man veranlassen. Also wie gesagt, auch die brasilianische. Wenn ich jetzt also praktisch nach dem Namen google und finde auf dieser Seite dann die Kontonummer oder halt eben noch andere Daten, wie die Unterschrift zum Beispiel oder Sozialversicherungsnummern, dann kann man diesen Google-Eintrag sperren lassen. Das macht Google dann auch. Mhm. Gut, dann werde ich mich doch mal an Sie wenden, Herr Hoppe, ja? Gerne. Herr Hoppe. Wer sich mit unliebsamen Daten oder Bildern im Netz konfrontiert sieht, wer sich gemobbt fühlt, die oder der kann eine E-Mail schreiben an auskunft@datenwachschutz.de und Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Was machen Sie dann? Indem Sie wirklich diese ganzen unliebsamen Einträge löschen? Ja, am einfachsten würde ich natürlich auch auf ein Knöpfchen drücken und der Eintrag wäre weg. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja. Wir sehen uns als Kommunikationsstelle praktisch zwischen unserem Kunden und halt eben dem Serverbetreiber oder den Serverbetreibern. Wir stellen den Kontakt her, versuchen zu vermitteln, erstmal auch auf neutraler Ebene und versuchen dann halt eben auch, dass diese Einträge gelöscht werden. Und aufgrund dieser Anfragen werden dann auch in vielen Fällen die Anfragen gelöscht oder man kann halt eben irgendwas anderes bewirken, dass die Seiten halt nicht mehr indexiert werden in Google und so weiter. Das heißt, Sie verstehen sich als neutrales Element zwischen Betroffenen und den Serverbetreibern, aber garantieren, dass die Bilder wirklich gelöscht werden, das können Sie auch nicht. Nee, kann keiner. Ich wollte gerade sagen, kann man Bilder überhaupt wirklich so löschen, dass man auch das sichere Gefühl hat, ja, jetzt ist das Bild weg? Also man kann ein Bild löschen lassen, also wenn ich jetzt einen Serverbetreiber anschreibe und sage, so das Bild soll gelöscht werden, weil es halt eben jetzt sich pikant ist, in welchem Sinne auch immer, dann kommt es auch auf die Relevanz von an. Also es gibt ja, sag mal, berühmte Nacktvideos, sag ich mal, die halt immer wieder auftauchen werden oder nie zu löschen sind, weil sie irgendeiner irgendwo lokal auf einer Festplatte gespeichert hat und das Video dann immer wieder hochstellt. Aber ich sag mal, das Foto vom Nachbarn oder so, wenn das einmal gelöscht ist, dann stellt es auch kaum noch mal einer wieder ein, weil die Relevanz da nicht da ist. Das ist wahr, aber so wie die Bilder auf ausländische Server wandern, hat man doch praktisch keine Möglichkeit mehr. Siehe das Beispiel hier aus Brasilien vorhin. Ja, es wird zumindest halt eben schwierig. Also wie gesagt, wenn die Serverbetreiber da nicht mitspielen, dann hat man zwar die rechtliche Handhabe, ansonsten wird es, also ist ist schwierige Geschichte, das Ganze. Sie sind ausgebildeter Kaufmann, Herr Hoppe, und Begründer des Datenwachschutzes. Wie sind Sie darauf gekommen? Das hat sich eigentlich auch, ja, ich sag mal, ich bin auch Ende der 80er Jahre mit dem Internet praktisch oder mit PCs komplett aufgewachsen. Habe auch viele Bekannte, die in Internetcafés arbeiten, die auch immer wieder Anfragen hatten von, ich sag mal, auch Profis, die irgendwelche Sachen nicht gefunden haben. Mhm. Und das war so irgendwo die Idee, dass man sagte, ja, jetzt können wir mal gucken, wie findet man denn schneller oder besser Sachen, die andere nicht finden. Mhm. Und dann halt eben das Löschen hat sich dann so mit damit entwickelt. Vielen Dank. Wenn Sie, liebe Hörer, ihn anschreiben wollen, Carsten Hoppe, den Datenlöscher im Internet, seine Adresse auskunft@datenwachschutz.de. Herr Hoppe, weiterhin alles Gute und vielen Dank. Vielen Dank. Herr Reischel, Herr Schieb, Web 2.0, es ist ja doch bemerkenswert, wie sorglos viele Internetnutzer mit diesen Foren, mit diesen Plattformen umgehen. Nach einer Umfrage des Branchendienstes Bitkom nutzt jeder Vierte das Internet ausdrücklich, um etwas von sich und seinem Leben preiszugeben. Was glauben Sie, warum ist das so? Kann man ja diese Woche sehr schön im Spiegel lesen, eine lange Geschichte, warum wir das alle so machen, weil wir einfach so einen Herdentrieb haben und das wärmt uns, wenn wir uns mit unseren Freunden austauschen können und da ist das Internet halt eine Möglichkeit, das auch rund um die Uhr zu tun und vor allem auch weltweit zu tun, eine sehr komfortable Methode, das zu tun, also das kann man ja schon verstehen, das ist einfach toll und praktisch, sich so auf diese Art und Weise austauschen zu können und natürlich muss man erstmal lernen, wenn was ganz neu ist, wie funktioniert denn das? Wo sind denn die Möglichkeiten? Die Möglichkeiten sehen wir schnell. Und was kann das für Konsequenzen haben? Diese Konsequenzen sind nicht unbedingt immer sofort ersichtlich. Das heißt also, ich meine, dieses Web 2.0, wie Sie es überschrieben haben, diese sozialen Netzwerke, die gibt es in dem Sinne ja noch nicht so lange. Also muss man erstmal erfahren, was einem selber passiert oder anderen passiert, dass es eventuell nicht so toll ist, die Partyfotos online zu stellen, weil wir ja gerade auch erfahren haben, es ist eventuell gar nicht so einfach, die wieder loszuwerden. Das könnte man in 3, 4, 5 Jahren oder 10 Jahren nun wirklich bereuen. Und das lernen wir alle gerade, wir, die wir hier sitzen, aber auch auch die jüngeren Leute, die soziale Netzwerke sehr viel intensiver nutzen, die lernen das gerade und werden auch schon zurückhalten oder achten darauf. Meinen Sie, ja? Ich habe immer den Eindruck, da wächst eine Generation heran, die auch eine ganz andere Auffassung von Datenschutz hat. Also die wirklich nichts dabei findet, noch intimste Geheimnisse auf Facebook oder wo auch immer preiszugeben. Das stimmt, dass sie einen anderen Zugang zu Datenschutz haben, das würde ich auch unterschreiben, aber sie sind nicht irgendwie unbekümmert. Also ich rede da viel mit Jüngeren und die wissen schon sehr genau, dass sie eigentlich, oder sagen wir mal so, sie gehen hin und sagen, ja, das mache ich nur meinen Freunden zugänglich. Was die Freunde wiederum damit machen, sie könnten ja irgendwann mal nicht mehr Freunde sein, ist natürlich eine andere Frage. Das müssen sie natürlich auch schmerzhaft lernen. Aber das war ja eigentlich nie anders, wenn man auf dem Schulhof früher jemand ins Vertrauen gezogen hat, hat was erzählt, weiß man ja auch nicht, ob er das weitererzählt. Es bekommt natürlich im Internet ein bisschen mehr Tempo und es gibt ein größeres potenzielles Publikum. Das macht es, gibt dem Ganzen eine andere Qualität, ist gar keine Frage. Aber dass sie jetzt vollkommen naiv sind, die Jugendlichen oder die jungen Leute, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Das stimmt nicht. Und ich glaube, dass sich der Freiheitsbegriff der Jugendlichen von heute gewandelt hat. Ja? Ihre Freiheit sehen sie darin, dass sie Informationen über sich selbst, Bilder über sich selbst, Daten über sich selbst, mit denen tun und lassen können, was sie wollen. Und da werden sie halt eben auf StudiVZ, Facebook, Xing oder wie auch immer diese Plattformen heißen, gestellt. Und ich glaube, dass sich viele der Konsequenzen nicht bewusst sind. Ich war kürzlich bei einer Podiumsdiskussion, wo es gegangen ist um das Thema die virtuelle Nabelschau. Plötzlich meldet sich in der zweiten Reihe ein Firmenchef, der sagt, alle Kandidaten, also Bewerber, werden von meinem Personalchef gegoogelt. Und wenn dann Informationen auftauchen, eben von diesen Plattformen von Facebook und Co., und da steht irgendetwas drinnen und es wird irgendein Bild praktisch sichtbar, was den Bewerber in ein ungünstiges Licht rücken, dann hat dieser Kandidat gar keine Chance, zum Bewerbungsgespräch geladen zu werden. Und das ist eine Problematik, die jetzt noch viele gar nicht abschätzen können. Und in 5 Jahren dann vielleicht, wenn sie dann auf Jobsuche sind, wird ihnen genau dieses Verhalten auf den Kopf fallen. Und dann werden sie wahrscheinlich sich denken, hätte ich doch vor 5 Jahren nicht meine Daten freiwillig preisgegeben. Und dann kommen wieder die verzweifelten Versuche, das zu löschen. Genau, und es ist so, das Internet ist eine riesige Tafel, aber alles, was ich darauf kritzle, das kann ich nicht mehr löschen. Oder lässt sich sehr, sehr, sehr, sehr schwer löschen. Ja, deswegen hat ja auch Herr Hoppe den Datenwachschutz gegründet. Kann man irgendetwas tun, um die eigene Identität, diese ganzen Gespräche zu schützen? Ja, der beste Datenschutz ist Datenvermeidung, sage ich immer wieder. Situation einfach. Ja, ich bin auch auf gut, aber das Bedürfnis ist ja offenbar sehr, sehr groß, sich da auch in eben nicht diskreter Weise zu verbreiten. Ja, ich sage immer wieder, bester Datenschutz ist Datenvermeidung und genau zu überlegen, welche Informationen von mir will ich preisgeben. Und es ist immer so, wenn ich irgendwo meine Handynummer bekannt gebe, kann ich mir sicher sein oder ist sicher, dass sie irgendwo anders wieder auftaucht. Und wenn sie mal woanders aufgetaucht ist, dann ist sie weltweit bekannt und abrufbar. Ein Wunschtitel für Jörg Schieb und von Jörg Schieb von Björk, Big Time Sensuality. Deutschlandradio Kultur noch bis 11 Uhr im Gespräch, die Journalisten Jörg Schieb und Gerald Reischel. Und während wir eben Björk gehört haben, ein Wunschtitel für Jörg Schieb, meinte er, wir müssten unbedingt auch das Portal jasni.de erwähnen, geschrieben Y-A-S-N-I. Herr Schieb, warum? Ganz einfach, das gibt es seit einem Jahr und das Portal sammelt für mich sozusagen Informationen, die über mich in verschiedenen sozialen Netzwerken, in Telefonbüchern, in öffentlich zugänglichen Quellen, die häufig besucht werden, einfach gespeichert sind, vorhanden sind, trägt das für mich als Portfolio zusammen und informiert mich auch regelmäßig, ob sich da was geändert hat. Die meisten Daten habe ich selber natürlich online gestellt, aber nicht alle. Und dann habe ich die Möglichkeit, auch auf Jasni dem einen oder anderen eventuell was entgegenzusetzen, wenn ich nicht die Möglichkeit selber habe, die Daten zu verändern, kann ich sagen, nee, das stimmt nicht, ich bin aber da geboren, ich habe einen anderen Beruf. Das ist eine feine Sache, um sich selber zu informieren, was über einen gespeichert ist. Sehr komfortabel. Kostenlos. Jasni. Es gibt eine österreichische Erfindung auch noch, die auch in Deutschland, glaube ich, sehr populär ist. 1-2-3-People. Ist auch eine Personensuchmaschine. Tippt auch Namen ein, bekommt eine schöne Auflistung bis zum Wohnort, der per Google, also per Maps angezeigt wird. Und das Interessante dabei, dieses Service ist gleich gekoppelt an den Reputation Defender, also ein Service, dass man meinen Ruf gleich verteidigt. Genau, wo ich im Prinzip diese Daten, die ich über mich finde, gleich dort löschen lassen kann. Ja. Oder die versuchen es zu löschen, gegen Gebühr natürlich. Jetzt haben wir eine Reihe von Höreranfragen und die möchte ich jetzt gerne noch bis 11 Uhr, also noch in den verbleibenden 10 Minuten, durchgehen. Herr Sander-Beuermann, mit dem wir vorhin gesprochen haben, wie auch die Hörerin Johanna Ernst aus Hannover, haben den Patriot Act in den USA angesprochen und fragen, müssen dort, also in den USA, wirklich alle Unternehmen alle Daten aus dem Netz offenlegen? Herr Reischel. Also ich gehe davon aus, dass jedes US-Unternehmen die Daten offenlegen muss, wenn es nicht ohnehin schon so ist, dass gewisse Behörden einen automatischen Zugriff auf diese Daten haben. Ich habe im Zuge dieses Buches auch mit einem der führenden Computerwissenschaftler der Welt auch gesprochen und der gesagt, wortwörtlich, man muss naiv sein zu glauben, dass niemand Zugriff, keiner von den Geheimdiensten Zugriff auf diese Daten hat, die zum Beispiel Google gesammelt hat. Google hat 10.000 Mitarbeiter, abgesehen davon jetzt ohne Weltverschwörungstheoretiker zu sein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass unter diesen 10.000 Mitarbeitern sich der eine oder andere befindet, der gute Kontakte hat. Vielen Dank. Wolfgang Brix aus München hat uns eine Mail geschickt. Ich habe im letzten Jahr in Myanmar meine T-Online-E-Mail-Adresse benutzt. Seitdem werde ich mit Spams überschüttet. T-Online konnte mir auch nicht weiterhelfen. Haben Sie eine Lösung für dieses Problem? Wenn die eigene E-Mail-Adresse erstmal im Zyklus von Spam-Versendern ist, kann man relativ wenig machen, weil das dann quasi sich perpetuiert, sich unendlich weiterentwickelt. Im letzten Schritt kann man eigentlich nur empfehlen, wenn es wirklich eine unerträgliche Spam-Flut ist, die E-Mail-Adresse zu ändern. Weil was anderes kann man da gar nicht sagen. Und vor allem dann beim nächsten Mal darauf achten, wenn eine E-Mail-Adresse irgendwo in Klartext auf einer Webseite, in einem Forum erscheint, das hat man ja mal schnell aus Versehen getan, dann ist es sozusagen geschehen, dann ist es abgegriffen von den Spam-Versendern und dann hat man keine Chance mehr, das wirklich auf null zu reduzieren. Deswegen sehr vorsichtig sein mit der Herausgabe der eigenen E-Mail-Adresse, vor allem in öffentlichen Foren. Aus Nalbach im Saarland hat uns Matthias Müller angerufen. Guten Tag, Herr Müller. Ja, guten Tag. Was möchten Sie wissen? Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, bei uns in der Uni-Bibliothek konnte man bis jetzt anonym surfen im Internet. Das Rechenzentrum hat jetzt die Bibliothek gezwungen, die Benutzer sich authentifizieren zu lassen. Die müssen jetzt eine Kennung haben, die wird über einen Personalausweis mit der Person verbunden. Und das Rechenzentrum beruft sich auf das Telekommunikationsgesetz. Das ist meine Frage, ob das wirklich nötig ist, da mit so großen Waffen auf die Leute loszugehen. Und das anonyme Surfen wäre eigentlich noch sinnvoll gewesen. Die zweite Frage ist, es gibt eine kritische katholische Zeitschrift, die in Papier und auch online erscheint. Wir haben Ende der 90er Jahre einen Artikel gehabt, da hatten Leute Schwierigkeiten mit der Kirche, das wurde beschrieben. Die haben jetzt Probleme mit der Kirche, weil die natürlich diesen Artikel leicht googeln kann und haben Schwierigkeiten, eine neue Stelle zu kriegen. Wir haben die Sachen im Internet gelöscht, aber eigentlich ist es ja so eine neue Art von Dokument, auch die da entsteht. Denn im Papier ist es immer noch da und im elektronischen sollte es ja eigentlich auch noch da sein, weil es ja gleich ist mit der Zeitschrift. Aber da hätte ich gern so einen distanzierten Blick, ob das dann richtig ist, sowas zu löschen. Natürlich ist es fair, aber wie gehen andere damit um? Also ich habe die Frage nicht ganz verstanden, aber es ist natürlich so, dass wenn man was veröffentlicht, was auch online verfügbar ist, dann hat man, haben wir ja schon gesagt in der Sendung, auf Dauer keine Kontrolle mehr darüber, wo das noch überall gespeichert ist und es wird sehr schwer, das nachzuvollziehen und natürlich kann auch in der Zukunft jemand sehen, was ich in der Vergangenheit geschrieben habe, das ist nun mal so, egal ob ich es auf Papier geschrieben habe oder im Internet. Im Internet habe ich aber einfach nur schwerer Kontrolle darüber. Der andere Punkt mit dem anonymen Surfen im Internet, ich bin jetzt kein Jurist und weiß nicht, inwiefern Bibliotheken tatsächlich vom Gesetzgeber gezwungen sind, das kann ich mir allerdings gar nicht vorstellen, mit Personalausweis abzufragen, wer da online geht, glaube ich nicht. Das ist mit Sicherheit eine Sicherheitsvorkehrung, dann, die wahrscheinlich die Universität einfach für sich beschlossen hat. Das ist sogar von Vorratsdatenspeicherungsgesetz und so weiter eigentlich so konkret meines Wissens nicht vorgeschrieben. Ein anderer von Matthias Müller aus Nalbach im Saarland. Vielen Dank. Eva-Maria Tilgner aus Hattingen an der Ruhr fragt per E-Mail. Mich würde interessieren, welche Gefahren möglicherweise von dem neuen Google-Handy in Zusammenhang mit der Internetnutzung ausgehen könnten. Herr Reischel? Eine gute Frage, denn Google behauptet ja immer, man kennt den Nutzer nicht genau. Also jemand, der halt im Internet die Suchfunktion nutzt. Mit dem Google-Handy natürlich hat jetzt Google kennt die Telefonnummer und jede Telefonnummer ist eindeutig zuordnbar. Außerdem kann ich die Google-Service nur dann nutzen, wenn ich mich bei Google registriere, sprich einen Google-Dienst aktiviere. Damit ist für Google klar, dass jeder Google-Nutzer, Google-Handy-Nutzer, ist für Google ein offenes Buch und Google weiß ganz genau, was ich mit meinem Handy mache, mit dem integrierten GPS, wo ich mich auch befinde, weil im Hintergrund laufen ja diese ganzen Google-Services mit, ja, sind ständig online, darum ist ja diese Akku-Anforderung an das Google-Handy relativ groß. Entschuldigung, vielleicht müssen wir nochmal sagen, dass dieses Latitude, glaube ich, ist das System, mit dem eine genaue Positionsbestimmung mit diesem Google-Handy möglich sein wird. Also wenn Freunde sich verabreden, können sie gegenseitig sehen, wo sie sind, vorausgesetzt die Freunde haben diesen Dienst auch aktiviert, sind also damit einverstanden. Nur nochmal zum... Gut, aber Google selbst kann natürlich auch noch feststellen, absolut, wo ich mich befinde. Mhm. Ja, weil sie, auch wenn ich Latitude nicht aktiviert habe, diesen Dienst, kann ich trotzdem feststellen, wo sich ein Handy in etwa befindet, weil ja dieses Google-Handy oder alle Google-Handys, die noch kommen werden, und heuer werden es noch einige werden, GPS integriert haben. Mhm. Wobei man muss sagen, dass das Google, also dass das Betriebssystem von diesen sogenannten Google-Handys Open Source ist. Das heißt, dass da kann jeder sehen, wie das Programm aussieht. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Handys, wo das nämlich nicht der Fall ist. Also von daher könnte man nachvollziehen, ob und welche Daten zumindest übertragen werden. Was damit passiert, kann man natürlich nicht kontrollieren. Nein, aber ob sie übertragen werden, kann man sehen. Ich habe das Google-Handy getestet, das ist ein tolles Handy, ja. Aber ich würde so das gewissen anderen Punkten ein paar Fragezeichen absolut, dahinter setzen. Absolut. Wenn man sowieso schon skeptisch ist bei Google, dann würde das quasi noch verlängern, weil man dann unterwegs natürlich auch noch weiß, man nutzt die Daten noch öfter, noch häufiger und weiß, wo man ist. Mhm. Klar, also für Skeptiker ist das noch ein Problem mehr. Zu guter oder man muss eher sagen zu schlechter Letzt noch eine E-Mail von Simona Faulhaber. Guten Tag, neulich wollte ich für meine Nichte etwas im Internet suchen und als ich eine Kinderseite aufmachen wollte, entpuppte sich der Link als eine Hardcore-Pornoseite. Unglaublich. Und dann steht hier Stricken plus Kinder plus Anleitung. Ich vermute, das hat Frau Faulhaber in eine Suchmaschine eingegeben. Wie kommt so etwas zustande? Ja, indem einfach dieser Webseitenbetreiber dieser Pornoseite genau diese Suchbegriffe in seine Webseite integriert hat und da er genau damit rechnet. Stricken reimt sich vielleicht auf was. Aber Stricken genau. Und Kinder und Anleitung, das heißt, tut Google noch etwas dazu oder eine andere Suchmaschine? Nein, Google tut da sicher nichts dazu. Das ist eindeutig eine linke Aktion, wie man so sagt, bei uns in Österreich, des Webseitenbetreibers. Pornoseiten, also wenn Pornoseiten bekannt werden, Google sperrt die, also listet die nicht auf, sobald sie bekannt werden. Ja, also ich glaube, dass die Seite früher oder später sowieso gesperrt und geblockt wird. Mhm. Und zu guter Letzt eine Frage von Dr. Kulzmann aus Wuppertal. Zitat, eine wahrscheinlich naive Frage. Wo liegt das Problem, wenn abgesehen von meiner Kreditkarte meine Daten von jemandem gespeichert werden? Ich kann mir gar nicht erklären, für wen diese interessant sein könnten. Und wenn, dann nicht zu meinem Schaden. Ich tue ja nichts, was ich vor anderen verheimlichen möchte. Ja, alte Diskussion. Wie gesagt, bestimmt naiv. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist im Prinzip genau das Argument, das man seit Jahren hört. Ich habe nichts zu verstecken, ich habe nichts zu verbergen. Sollen die anderen doch ruhig wissen, was es ist über mich zu lesen gibt. Ich sage dann immer wieder, aber ich gehe davon aus, dass sie beim Schlafen die Schlafzimmervorhänge auch zuziehen. Wenn nicht, dann sind nicht sie jeder. Nicht jeder. Man weiß nicht, wer da Zugriff zu diesen Daten bekommt und das ist das große Problem und wie sie dann verwendet werden. Vielen Dank. Google und die Verlockung des Web 2.0. Wie steht es um die Sicherheit im Netz? Aus Anlass der CeBIT, die morgen in Hannover zu Ende gehen wird, sprachen wir hier 2 Stunden lang mit den Fachjournalisten Jörg Schieb und Gerald Reischel. Beide haben sehr viel zu diesem Thema veröffentlicht. Herr Schieb, Herr Reischel, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Danke auch. Vielen Dank allen Hörern, die angerufen, die sich mit E-Mails rege beteiligt haben. Gleich um 11 Uhr die Nachrichten. Danach hören Sie ein Gespräch mit einem großen Architekten, mit David Chipperfield, dessen neues Museum jetzt wieder geöffnet wurde.